Abschnitt 17 aus Armadale, 6. Band, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel, Teil 4. Zwischen 11 und 12 Uhr in dieser Nacht hörte Miss Gwilt, welche allein am Korridorfenster ihrer Etage stand, das Rollen nahender Räder. Es wurde lauter und lauter und am eisernen Gitter hörte es auf. Sie sah, wie eine Droschke hier hielt. Gegen Abend war der Himmel umwölkt gewesen, jetzt hellte er sich auf und der Mond kam zum Vorschein. Um besser zu sehen und zu hören, machte sie das Fenster auf und sah Ellen aus dem Wagen steigen und dann mit einer darin sitzenden Person sprechen. Ehe sie diese selbst noch wahrnehmen konnte, sagte ihr die aus dem Cab heraus antwortende Stimme, dass Ellens Begleiter ihr Mann sei. Dieselbe Betäubung, die sie gestern bei ihrem Wiedersehen befallen hatte, befiel sie auch jetzt. Bleich und still, hager und alt stand sie am Fenster, wie sie dagestanden hatte, als sie sich ihm in ihrer Witwenkleidung gegenüber befand. Mr. Bashwood, der sich rasch die Treppe hinaufgestohlen hatte, um ihr seinen Rapport abzustatten, sah sofort, als er sie erblickte, dass dieser Rapport unnötig sei. »Es ist nicht meine Schuld«, war alles, was er sagte, als sie langsam den Kopf wandte und ihn ansah. »Sie haben sich getroffen und es war unmöglich, sie wieder zu trennen.« Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und ersuchte ihn, still zu sein. »Warten Sie ein wenig«, sagte sie, »ich weiß bereits alles.« Darauf schritt sie langsam dem entferntesten Ende des Korridors zu, kehrte um und kam langsam mit finsterer Stirn und gesenktem Haupte wieder zu ihm. All ihre Anmut und Schönheit war bis auf die ihr angeborene Grazie in ihren Bewegungen von ihr gewichen. »Wollen Sie mit mir sprechen?«, fragte sie. Ihr Geist schweifte weit von ihm weg und ihre Augen starrten ins Leere. Wie noch nie in ihrer Gegenwart raffte er seinen Mut zusammen. »Treiben Sie mich nicht zur Verzweiflung!«, schrie er mit fürchterlicher Heftigkeit. »Sehen Sie mich nicht so an, jetzt, wo ich's entdeckt habe!« »Was haben Sie entdeckt?«, fragte sie mit der Miene momentanen Erstaunens, das indes wieder verschwand, ehe er so viel Luft finden konnte, um ihr zu antworten. »Mr. Armadale ist nicht der Mann, der sie mir entrissen hat«, entgegnete er. »Mr. Midwinter ist es. Gestern habe ich's bereits auf Ihrem Gesichte gelesen und jetzt lese ich's wieder. Warum haben Sie Armadale unterzeichnet, als Sie mir schrieben? Warum nennen Sie sich noch immer Mrs. Armadale?« In langen Zwischenpausen brachte er diese Worte heraus und die Anstrengung, die er machte, ihrem Einflusse auf ihn zu widerstehen, war zugleich entsetzlich und kläglich anzusehen. Sie sah ihn mit sanfteren Blicken an. »Hätte ich Sie doch bemitleidet, als wir uns kennenlernten, wie ich Sie jetzt bemitleide«, sagte sie freundlich. Verzweifelt mühte er sich ab, ihr zu sagen, was er auf der Fahrt vom Bahnhofe hierher ihr zu sagen sich vorgenommen hatte. Worte, welche dunkel andeuten sollten, dass er ihre Vergangenheit kenne, Worte, ihr anzukündigen, dass, was sie auch tun, auf welche Schandtaten sie sinnen möchte, sie doch zweimal überlegen solle, ehe sie ihn wieder hintergehe und verlasse. So hatte er sich gelobt, mit ihr zu sprechen. Im Geiste hatte er sich schon die Ausdrücke gewählt, hatte bereits die Sätze geformt und geordnet, nichts fehlte mehr, als durch das Sprechen selbst das Ganze zu krönen, und selbst jetzt, nach allem, was er schon gesagt und gewagt hatte, ging dies über sein Vermögen. Trostlos stand er da und sah sie an, so daß er ihr Mitleiden erregte, trostlos weinte er die stummen, weibischen Tränen, die den Augen alter Männer entfallen. Freundlich, doch ohne das leiseste Zeichen von Aufregung, ergriff sie seine Hand. »Auf mein Begehren haben Sie schon gewartet«, sagte sie mild, »warten Sie bis morgen und Sie werden alles wissen. Wenn Sie sonst nichts glauben, was ich Ihnen gesagt habe, dem, was ich Ihnen jetzt sage, können Sie glauben. Heute Nacht geht es zu Ende. Da ließ sich der Schritt des Doktors auf der Treppe hören. Mit in unsaglicher Erwartung klopfendem Herzen zog sich Bashwood zurück. »Heute Nacht geht's zu Ende«, sprach er zu sich selbst, während er sich nach der entgegengesetzten Seite des Korridors bewegte. »Lassen Sie sich nicht stören, Sir«, sagte der Doktor verbindlich, als er eintrat. »Ich habe mit Mrs. Armadale nichts zu sprechen, was nicht Sie oder jedermann sonst hören könnte.« Ohne zu antworten, setzte Bashwood seinen Weg an das entfernteste Ende des Korridors fort, indem er bei sich immer wiederholte, »Heute Nacht geht's zu Ende.« Der Doktor gesellte sich zu Miss Gwilch. »Ohne Zweifel haben Sie gehört«, begann er in seinem sanftesten Tone, »dass Mr. Armadale angekommen ist. Gestatten Sie mir, Ihnen zu sagen, meine teure Dame, dass nicht der geringste Grund vorhanden ist, dass Sie sich nervös aufregen. Ich habe ihn auf das Beste beschwichtigt, und er ist so ruhig und tretabel, wie sich es seine besten Freunde nur wünschen können.« »Ich habe ihm mitgeteilt, dass heute Abend ihm keine Zusammenkunft mit der jungen Dame gestattet werden könne, dass er aber darauf rechnen dürfe, sie morgen früh bei Zeiten, sobald sie aufgestanden sei, zu sehen, natürlich unter den erforderlichen Vorsichtsmaßregeln. Da kein Gasthof in der Nähe und die günstige Stunde ganz plötzlich eintreten kann, verstand es sich unter den obwaltenden eigentümlichen Umständen von selbst, dass ich ihm die Gastfreundschaft des Sanatoriums anbot. Mit der allergrößten Dankbarkeit hat er sie angenommen und mir zugleich höchst gentlemanisch und rührend für die Mühe gedankt, die ich mir gegeben, ihn zu beruhigen. Ganz erfreulich, ganz zufriedenstellend bis hierher. Doch gab es dabei noch einen kleinen Haken. Jetzt ist er glücklich beseitigt, den ich zu erwähnen für notwendig erachte, ehe wir uns sämtlich zur Ruhe begeben.« Nachdem er sich in diesen Worten und so, dass Bashwood sie hören konnte, für die bereits früher angekündigte Aussage im Falle von Allens plötzlichem Tode im Sanatorium den Weg gebahnt hatte, war er im Begriffe weiterzusprechen, als von unten herauf der Ton wie von einer Tür, die man zu öffnen versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Unverzüglich ging er die Treppe hinab und schloss die Verbindungstür zwischen dem ersten und dem zweiten Stock auf, die er beim Herausgehen selbst zugeschlossen hatte. Allein die Person, die sich an der Tür versucht hatte, wenn dies wirklich der Fall gewesen, war zu schnell für ihn. Er sah den Korridor hinab und über die Treppe in das Vorhaus, entdeckte indes nichts. So kehrte er, nachdem er die Verbindungstür zum zweiten Male verschlossen hatte, zu Miss Gwilt zurück. »Verzeihen Sie mir«, nahm er wieder das Wort, »es war mir, als hörte ich unten etwas. Hinsichtlich des kleinen Hakens, von dem ich soeben hatte sprechen wollen, muss ich Ihnen mitteilen, dass Mr. Armadale einen Freund mitgebracht hat, der den wunderlichen Namen Midwinter führt. Kennen Sie den Herrn?« fragte er mit einer argwöhnischen Besorgnis in seinen Blicken, welche die studierte Gleichgültigkeit in seinem Tone eigentümlich Lügen strafte. »Ich kenne ihn als einen alten Freund Mr. Armadales«, sagte sie. »Bleibt er?« Die Stimme versagte ihr, und ihre Augen senkten sich vor den forschenden Blicken des Doktors. Sie beherrschte aber die momentane Schwäche und vollendete ihre Frage. »Bleibt er auch die Nacht hier?« »Mr. Midwinter ist ein Mann von rauen Manieren und misstrauischem Temperament«, entgegnete der Doktor, sie unverwandt ansehend. »Sobald als Mr. Armadale meine Einladung angenommen hatte, bestand er seinerseits brusk genug darauf, ebenfalls hier zu bleiben.« Er hielt inne, um den Eindruck wahrzunehmen, den seine Worte auf sie machten. Da sie vorsichtig vermieden hatte, den angenommenen Namen ihres Mannes ihm zu nennen, so tappte natürlich der Doktor völlig im Finstern, und sein Verdacht war notwendig der allerwagsten Art. Er hatte gehört, wie ihr die Stimme versagte, gesehen, wie sie die Farbe wechselte, er argwöhnte, dass sie hinsichtlich Midwinters eine gewisse Reserve beobachte, weiter nichts. »Haben Sie ihm gewillfahrt?« fragte sie. »An Ihrer Stelle hätte ich ihm die Tür gewiesen.« Die unerschütterliche Gelassenheit ihres Tons sagte dem Doktor, dass heute Abend ihre Selbstbeherrschung nicht wieder zu offizieren war. »Hätte ich nur meine eigenen Empfindungen zu berücksichtigen gehabt«, erwiderte er, »so berge ich Ihnen nicht, dass ich, wie Sie sich ausdrücken, Mr. Midwinter die Tür gewiesen haben würde. Als ich mich aber deshalb an Mr. Armadale wandte, sah ich, dass dieser vor einer Trennung von seinem Freunde die größte Angst hatte. Unter diesen Umständen blieb nichts anders übrig, als ihm wieder zu willfahren. Sie ihm zu widersetzen, ganz abgesehen von meinem natürlichen Widerwillen gegen Skandal und Unruhe in meinem Hause, wie sie mir ein Temperament wie das seines Freundes in Aussicht stellte, setzte er hinzu, diesmal der Wahrheit nahe kommend, an eine solche Verantwortlichkeit durfte keinen Augenblick gedacht werden. Demnach bleibt denn Mr. Midwinter heute Nacht im Hause und nimmt, er besteht darauf, sollte ich vielmehr sagen, nimmt das Zimmer neben dem Mr. Armadales ein. Raten Sie mir, meine verehrte Dame, schloss der Doktor so laut und nachdrücklich, als er konnte, welche Zimmer sollen wir Ihnen im ersten Stock anweisen? Bringen Sie Mr. Armadale nach Nummer 4. »Und seinen Freund neben ihn nach Nummer 3?« fragte der Doktor. »Gut, ganz gut. Das sind vielleicht die behaglichsten Zimmer. Auf der Stelle will ich die nötigen Anordnungen treffen. Eilen Sie nicht fort, Mr. Bashwood«, rief er munter aus, als er an die Treppe gekommen war. »Ich habe den Schlüssel meines Gehilfen unten auf dem Fensterstock liegen lassen, und Miss Gwilch kann sie jederzeit hinauslassen. Bleiben Sie nicht so lange auf, Mrs. Armadale. Ihr Nervensystem verlangt viel Schlaf. Gott schütze Sie. Gute Nacht.« Noch immer in Gedanken versunken, in unaussprechlicher Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, schritt Bashwood aus seiner Ecke auf sie zu. »Soll ich gehen?« fragte er. »Nein, Sie sollen bleiben. Ich habe Ihnen gesagt, dass, wenn Sie warteten, Sie morgen alles erfahren sollten. Warten Sie hier!« Er zögerte und sah sich um. »Der Doktor«, stammelte er, »ich dachte, der Doktor hätte gesagt, der Doktor wird sich in nichts mischen, was ich diese Nacht hier im Hause tue. Ich sage Ihnen, bleiben Sie da. Im oberen Stock gibt's freie Zimmer genug. Nehmen Sie eins davon.« Abermals kam das Zittern über Bashwood, als er sie ansah. »Darf ich fragen?« begann er. »Nichts dürfen Sie fragen.« »Wollen Sie nicht so gut sein, mir zu sagen?« »Nichts will ich Ihnen sagen, bevor die Nacht vorüber und der Morgen gekommen ist.« Seine Neugier überwand seine Furcht. Er ließ sich nicht abschrecken. »Ist's etwas Furchtbares, so furchtbar, dass Sie mir's nicht sagen können?« Sie verlor die Geduld und stampfte mit dem Fuße. »Gehen Sie«, sagte sie, rasch den Schlüssel vom Fensterstocke nehmend. »Sie tun ganz recht, wenn Sie mir misstrauen, ganz recht, wenn Sie mir im Dunkeln nicht weiter folgen. Gehen Sie, ehe das Haus geschlossen wird, ich kann ohne Sie vorkommen.« Den Schlüssel in der einen, den Leuchter in der anderen Hand schritt sie der Treppe zu. Schweigend folgte ihr Bashwood. Niemand, der ihre Vergangenheit kannte, konnte es entgehen, dass sie zum Äußersten getrieben war und mit Bewusstsein am Rande eines Verbrechens stand. Im ersten Schrecken über diese Entdeckung machte er sich von der Gewalt los, die sie über ihn besaß. Er dachte und handelte wie ein Mann, der wieder einen eigenen Willen hatte. Sie steckte den Schlüssel in die Tür und wandte sich von dem Lichte der Kerze voll beschienen zu ihm um. »Vergessen Sie mich und vergeben Sie mir«, sagte sie, »wir sehen uns nicht wieder.« Sie öffnete die Tür und gab ihm die Hand. Ihrem Blicke, ihren Worten hatte er widerstanden, der magnetische Zauber ihrer Berührung aber besiegte ihn schließlich. »Ich kann Sie nicht verlassen«, sagte er verzweiflungsvoll, die Hand drückend, die sie ihm bot. »Was muss ich tun?« »Kommen und sehen Sie«, antwortete sie, ohne ihm nur einen Augenblick zur Überlegung zu lassen. Mit fester Hand führte sie ihn über den Korridor der ersten Etage vor das Zimmer Nummer 4. »Merken Sie sich das Zimmer da«, flüsterte sie. Nach einem raschen Blicke auf die Treppe, um sich zu vergewissern, dass auch niemand dort sei, ging sie wieder an das entgegengesetzte Ende des Korridors. Hier, dem Fenster gegenüber, durch welches der Gang sein Licht erhielt, befand sich ein kleines Zimmer mit einem Gitter oben in der Tür, das zum Schlafzimmer für den erwarteten Assistenzarzt des Doktors bestimmt war. Bei der Lage des Zimmers konnte man durch das Gitter die Schlafräume zu beiden Seiten des Korridors übersehen, so dass der Hilfsarzt imstande war, alle etwaigen Unregelmäßigkeiten seitens der seiner Obhut untergebenen Kranken wahrzunehmen, ohne selbst bemerkt zu werden. Miss Gwilt machte die Tür auf und führte ihn in dies leere Zimmer. »Warten Sie hier«, sagte sie, »während ich die Treppe hinaufsteige, und schließen Sie sich ein, wenn Sie das wollen. Sie selbst werden zwar drinnen im Dunkeln sein, aber draußen auf dem Korridor brennt das Gas. Fassen Sie an dem Gitter posto und vergewissern Sie sich, dass Mr. Armadale in das Zimmer geht, welches ich Ihnen soeben bezeichnet habe, und es nachher nicht wieder verlässt.« »Wenn Sie das Zimmer, ehe ich wiederkomme, nur eine Sekunde aus den Augen verlieren, so werden Sie es Zeit Ihres Lebens zu bereuen haben. Tun Sie aber, wie ich Ihnen sage, so sollen Sie mich morgen wiedersehen und selbst Ihren Lohn fordern dürfen. Rasch mit Ihrer Antwort, ja oder nein?« In Worten konnte er nicht erwidern. Er zog ihre Hand an seine Lippen und küsste sie entzückt. Darauf ging sie. Von seinem Platze vom Gitter aus sah er sie über den Korridor nach der Treppe schlüpfen, durch deren Tür sie verschwand. Dann war alles still. Bald ließen sich indes weibliche Stimmen hören, es waren die zweier Dienstmädchen, die erschienen, die Betten in Nummer 3 und 4 zu überziehen. Die Mädchen waren außerordentlich guter Laune und lachten und plauderten durch die offenen Türen der Zimmer hindurch lustig miteinander. Endlich kämen die Kunden des Herrn, meinten sie, wenn es so fortginge, würde das Haus bald ein freundliches Ansehen bekommen. Nach einer Weile waren die Betten zurechtgemacht und die Mädchen eilten nach dem Erdgeschosse zurück, wo die Schlafräume des Dienstpersonals lagen. Dann war wieder alles still. Jetzt hörte man die Stimme des Doktors. Er erschien am Eingange des Korridors und zeigte Allen und Midwinter den Weg nach ihren Zimmern. Alle zusammen traten in Nummer 4 ein. Wenige Minuten darauf kam der Doktor allein wieder heraus, wartete, bis Midwinter ihm folgte und wies mit einer förmlichen Verneigung auf Nummer 3. Ohne ein Wort zu sagen, ging Midwinter in sein Zimmer und schloss sich darin ein. Der Doktor schritt der Treppentür zu, schloss sie auf, wartete horchend auf dem Korridor und pfiff leise vor sich hin. Vorsichtig gedämpfte Stimmen drangen aus der Halle herauf. Der Anstaltsapotheker und die erste Wärterin erschienen ihrerseits, um sich nach ihren im obersten Stockwerke des Hauses befindlichen Schlafzimmern zu begeben. Der Mann verbeugte sich stumm, als er an dem Doktor vorbeiging, stumm knickste die Wärterin und folgte ihm. Mit einer höflichen Handbewegung erwiderte der Doktor die ihm gebotenen Grüße und wiederum allein blieb er abermals horchend stehen, pfiff von neuem leise vor sich hin, schritt darauf nach der Tür von Nummer 4 und öffnete den in der Ecke an der Wand angebrachten Räucherungsapparat. Als er in diesen hineinsah, hörte sein Pfeifen auf. Er nahm ein langes Flakon von Rubinglas heraus, prüfte es am Gaslichte, stellte es wieder an den alten Platz und machte den Kasten zu. Sobald dies geschehen, schlich er auf den Zehen zu der offenen Treppentür, schritt hindurch und schloss sie wie gewöhnlich von innen. Bashwood hatte ihn beim Apparat gesehen, hatte bemerkt, in welcher Weise er seinen Rückzug durch die Treppentür bewerkstelligte. Von neuem klopfte ihm das Herz vor unsaglicher Spannung. Die Angst presste ihm kalten Schweiß auf die Stirn und unwillkürlich griffen seine Hände nach dem Schlüssel, der innen in der Tür seines Zimmers stak. In arger Furcht vor dem, was da kommen möchte, drehte er ihn herum und wartete zitternd. Langsam dehnten sich ihm die Minuten und nichts passierte. Das Todesschweigen war ihm fürchterlich. Die Einsamkeit des öden Korridors dünkte ihm voll Verrat und Verbrechen. Er begann zu zählen, um seinen Geist abzulenken von seiner Situation, um sich die immer steigende Angst vom Halse zu halten. Langsam folgten sich die Zahlen, die er flüsterte, von 1 bis 100, und immer geschah nichts. Schon hatte er das zweite 100 begonnen, schon war er bis 20 gekommen, als, ohne dass vorher nur ein Laut Kunde gegeben hätte, dass er sich in seinem Zimmer bewegte, Midwinter plötzlich auf dem Korridor erschien. Er blieb einen Augenblick stehen und horchte, dann ging er an die Treppe und sah in die Halle hinab. Dann probierte er zum zweiten Male heute Abend das Schloss an der Treppentür und zum zweiten Male fand er es verschlossen. Er überlegte eine Minute, probierte darauf zunächst die Schlafzimmertüren zur rechten, alsdann die zur linken, blickte in ein Zimmer nach dem anderen und sah, dass sie leer waren, und kam endlich an die Tür des Gemaches, in welchem Bashwood sich versteckt hielt. Auch hier leistete das Schloss ihm Widerstand. Er lauschte und sah zum Gitter empor. Kein Laut regte, kein Licht zeigte sich drin. »Soll ich die Tür einschlagen?« sagte er zu sich selbst, »und mir Gewissheit verschaffen?« »Nein, es würde dem Doktor einen Anhalt an die Hand geben, mich aus dem Hause zu weisen.« Er entfernte sich und schritt dem Fenster bei der Treppe ganz am Ende des Korridors zu. Hier zog der Räucherungsapparat seine Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem er umsonst versucht hatte, den Kasten zu öffnen, schien sein Argwohn zu erwachen. Er durchsuchte alle Türen des Korridors und bemerkte, dass sich neben keiner anderen eine ähnliche Vorrichtung befand. Von neuem ging er ans Fenster und betrachtete sich den Apparat von neuem, um sich endlich mit einer Gebärde abzuwenden, welche deutlich erkennen ließ, dass er das Rätsel dieser Vorrichtung vergeblich zu lösen suchte. Dergestalt überall scheiternd, machte er doch noch keine Anstalt, sich wieder in sein Schlafzimmer zu verfügen. Die Augen auf Allans Zimmer heftend, blieb er nachdenklich am Fenster stehen. Hätte Bashwood, der ihn durch das Gitter verstohlen belauschte, ebenso gut Midwinter in die Seele blicken können, wie er dessen Körper sah, wohl möchte alsdann ihm das Herz noch stärker geklopft haben, wie es ihm vor kaum mehr erträglicher Spannung schon jetzt klopfte. Worüber sann Midwinter, als er in tiefer Nacht einsam dastand in dem fremden Hause? Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. November 2023.